Der süße Traum aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der süße Traum. Mit Träumen, die uns schön betrügen, erfreuet den Timon einst die Nacht. Im Schlaf erlebt er das Vergnügen, an das er wachend kaum gedacht. Er sieht aus seines Bettes Mitte, steigt schnell ein großer Schatz herauf, und schnell baut er aus seiner Hütte im Schlafe schon ein Lustschloss auf. Sein Vorsaal wimmelt von Klienten, und unbekleidet am Kamin lässt er die ihn vor dem kaum nennten in Ehrfurcht itzt auf sich verziehen. Die Schöne, die ihn oft im Wachen durch ihre Sprödigkeit betrübt, muß Timons Glück vollkommen machen, denn träumend sieht er sich geliebt. Er sieht von Doris sich umfangen und ruft, als dies ihm träumt, vergnügt. Er lallt: O Doris, mein Verlangen hat Timon endlich dich besiegt. Sein Schlafgeselle hört ihn lallen, er hört, daß ihn ein Traum verführt, und tut ihm liebreich den Gefallen und macht, daß sich sein Traum verliert. Freund, ruft er, laß dich nicht betrügen, es ist ein Traum, ermuntre dich. O böser Freund, um welch Vergnügen, klagt Timon ängstlich, bringst du mich? Du machst, daß mein Traum verschwindet, warum entziehst du mir die Lust? Genug, ich hielt sie für gegründet, weil ich den Irrtum nicht gewußt. Oft quält ihr uns, ihr Wahrheitsfreunde, mit eurer Dienstbeflissenheit. Oft seid ihr unserer Ruhe Feinde, indem ihr unsere Lehrer seid. Wer heißt euch, uns den Irrtum rauben, den unser Herz mit Lust besitzt, und der, so heftig wie in Glauben, uns dennoch minder schadt als nützt? Der wird die halbe Welt bekriegen, wer allen Wahn der Welt entzieht. Die meisten Arten von Vergnügen entstehen, weil man dunkel sieht. Was denkt der Held bei seinen Schlachten? Er denkt, er sei der größte Held. Gönnt ihm die Lust, sich hochzuachten, damit ihm nicht der Mut entfällt. Geht, fragt, was denkt wohl Adelheide? Sie denkt, mein Mann liebt mich getreu. Sie irrt, doch gönnt ihr ihre Freude und lasst das arme Weib dabei. Was glaubt der Ehemann von Lisetten? Er glaubt, daß sie die Keuschheit ist. Er irrt, ich wollte selber wetten, doch schweigt, wenn ihr es besser wisst. Was denkt der Philosoph im Schreiben? Mich liest der Hof, mich ehrt die Stadt. Er irrt, doch lasst ihn irrig bleiben, damit er Lust zum Denken hat. Durchsucht der Menschen ganzes Leben, was treibt zu großen Taten an? Was pflegt uns Ruh und Trost zu geben? Sehr oft ein Traum, ein süßer Wahn. Genug, dass wir dabei empfinden, es sei auch tausendmal ein Schein, sollt aller Irrtum ganz verschwinden, so wär es schlimm, ein Mensch zu sein. Ende von Der süße Traum.